haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundene Tasche. Der Mann klang am Telefon verwirrt und aufgeregt zugleich. Seine Stimme kam mir bekannt vor, aber ich konnte sie nicht richtig einordnen. Erst als ich ihn sah, erkannte ich ihn. Und da war es zu spät, um wegzurennen. Erinnern Sie sich an mich, Maloney? Und ob ich das tue und ob. Sie sind ein lausiger Privatdetektiv, der immer für Scherereien gut ist. Ich habe dazugelernt. Anfang Jahr habe ich ein Beschattungsseminar besucht und 3 Wochen bei einer bekannten Detektei hospitiert. Und jetzt brummt Ihnen der Schädel. Ich wurde niedergeschlagen. Hier? Mitten auf der Straße? Nein, da drüben in der Garage. Sie sollten die Polizei rufen. Die sind es sich gewohnt, mit hoffnungslosen Fällen zu arbeiten. Langsam, langsam, Maloney. Ich biete Ihnen 20.000. Was sagen Sie nun? Franken, Euro oder Blüten? 20.000 Euro. Wenn Sie mir helfen, die Tasche zu finden. Sie haben in der Garage eine Tasche verloren. Die Geschichte ist ein wenig komplizierter. Das habe ich befürchtet. Mein Auftraggeber sucht nach einer Tasche, die ein Bekannter von ihm in die Schweiz schmuggelte. Er geht davon aus, dass sich darin 2 Millionen Euro befinden. Der Mann ist kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland an einer Herzattacke gestorben. Oh. Außer ihm und meinem Klienten wusste niemand von der Tasche. Ja, und was hat das alles mit dieser Garage und ihrer Kopfwunde zu tun? In dem Haus wohnt Bruno Eicher, ein zwielichtiger Anwalt. Er ist vermutlich der Mittelsmann, an den die Tasche mit dem Geld übergeben wurde. Sie sind bei ihm eingebrochen und wurden niedergeschlagen. Ich wollte mich nur ein wenig umschauen. Das Garagentor stand offen. Als ich drin war, ging das Tor zu und ich erhielt einen Schlag auf den Kopf. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb Sie mich angerufen haben. Da drin hat es DNA von mir. Und eine Leiche. Für Leichen verlange ich das Doppelte. 20.000 für eine Tasche, in der sich 2 Millionen befinden, ist ein lausiger Finderlohn. Ich krieg 10% und Sie kriegen von meinen 10% Ihre 10%. Oh. Das ist fair, oder? Ich will die Hälfte. 30.000. Mein letztes Angebot. Na, meinetwegen. Wer ist die Leiche und was soll ich tun? Ein Mann, der tot in seinem Wagen sitzt. Der Anwalt. Gut möglich. Ja, dann schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Sie müssen mir helfen, die Spuren zu beseitigen. Wir betraten das Grundstück. Die Garage war groß genug für mindestens 2 Wagen. Als wir davor standen, öffnete sich plötzlich eine Tür des teuren Schlittens und ein Mann im Schlafanzug stieg aus und sah uns überrascht an. Was ist los? Was machen Sie auf meinem Grundstück? Ich dachte, Sie sind tot. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Sie saßen völlig regungslos im Wagen. Ich habe geschlafen. Sie schlafen in der Garage. Eine alte Angewohnheit. Früher war ich oft tagelang mit dem Auto unterwegs und konnte mir keine Hotels leisten. Da habe ich es mir angewöhnt, im Auto zu schlafen. Das geht besser, als man denkt. Was aber haben Sie auf meinem Grundstück verloren? Ich suche nach einer Tasche mit 2 Millionen Euro. Wer tut das nicht? Wir sollten uns in aller Ruhe unterhalten. Sie können in meinem Sekretariat einen Termin vereinbaren. Ich will keinen Termin, ich will die Tasche. Sie sollten sich mäßigen. Wer sind Sie überhaupt? Achim Bleising. Ich bin Privatdetektiv. Und Sie? Philip Maloney. Er ist auch Privatdetektiv. Privatdetektiv kann sich jeder nennen. Ich bin Anwalt, ich kenne mich aus. Sie beraten unter anderem Steuerflüchtlinge. Menschen, die auf der Flucht sind, bedürfen unserer Solidarität. Ich stelle mich ganz in den Dienst der humanitären Tradition dieses Landes. Der Typ will uns hinhalten, aber nicht mit mir. Wir sollten im Haus nach der Tasche suchen. Soll ich Ihnen all die Paragraphen nennen, die dagegen sprechen? Ich gehe jetzt ins Haus und frühstücke. Sollte ich Sie vom Fenster aus noch immer auf meinem Grundstück sehen, werde ich die Polizei rufen. Er streckte seine Glieder und gähnte. Mein junger Berufskollege machte einen Schritt auf ihn zu. Ich hielt ihn zurück. Als wir wieder auf der anderen Straßenseite standen, war Achim Bleising noch immer außer sich. Mit solchen Typen sollte man kurzen Prozess machen. Das hat in der Regel einen langen Prozess zur Folge. Kann man wirklich nichts tun? Der Typ kann die 2 Millionen doch nicht einfach für sich beanspruchen. Wenn es Fluchtgeld ist, gibt es kaum legale Mittel, sie ihm wieder wegzunehmen. Wir könnten den Typen anzeigen. Sie könnten das. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Was denn? Sie sind mein Partner. Denken Sie an die 30.000. Ich denke ununterbrochen daran. Sie könnten mir 3.000 als Vorschuss mit auf den langen Weg zurück in mein Büro geben. So viel habe ich nicht flüssig. Apropos flüssig. Sie könnten mir wenigstens einen Drink spendieren. Jetzt? Es ist noch nicht mal Nachmittag. Nennen Sie mir einen guten Grund, weshalb ich weiter hier herumstehen soll. Es gibt dafür 30.000 gute Gründe. Hm. Vertrauen Sie mir. Da! Der Typ kommt aus dem Haus. Winkt er uns zu? Ja, tatsächlich. Kommen Sie, Maloney. Er will mit uns reden. Der Anwalt fuchtelte wild mit seinen Armen. Sein Mund ging auf und zu, aber kein Laut kam über seine Lippen. Wir gingen zu ihm und er zeigte auf die Haustür. Als wir im Haus waren, führte er uns ins Badezimmer. Er zeigte auf eine Frau, die leblos am Boden lag. Meine Frau ist tot. Jemand hat Margaret getötet. Sie sollten die Polizei verständigen. Nicht so schnell, Maloney. Ich muss zuerst noch die Garage reinigen. Was reden Sie für einen Unsinn? Sehen Sie nicht, dass meine Frau ermordet wurde? Der Mörder hat mich in der Garage niedergeschlagen. Sie haben den Mörder gesehen? Ja, nein. Aber er muss auch in der Garage gewesen sein. Die Frau wurde nicht in der Garage getötet. Im Badezimmer. Hier hat sie sich am liebsten aufgehalten. War die Haustür abgeschlossen? Keine Ahnung. Ich ging durch die Garage ins Haus. Aber sie kam vorhin aus dem Haus. Ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich aufgeschlossen habe oder nicht. Ah, Sie wissen es nicht. Sie sollten sich untersuchen lassen. Vielleicht hat er Alzheimer. Die Anwaltskammer sollte ihn besser aus dem Verkehr ziehen. Nicht so stürmisch, Kollege. Ich gehe jetzt in die Garage und entferne meine DNA. Sie bleiben hier und ich verständige die Polizei. Bis die begriffen hat, was vorgefallen ist, kann es Wochen dauern. Das kann doch nicht so schwer sein. Meine Frau ist ganz offensichtlich erstochen worden. Jemand muss nachts in das Haus eingedrungen sein. Vielleicht hat ihn meine Frau überrascht. Ein Einbrecher. Genau, so muss das gewesen sein. Der Anwalt wirkte plötzlich wieder gefasst, vermied es aber, auf die Leiche seiner Frau zu blicken. Mein junger Kollege versuchte, sich aus dem Staub zu machen, doch ich hielt das für keine gute Idee und stellte ihm ein Bein. Er fluchte laut und hielt sich sein Knie, während draußen ein Großaufgebot der Polizei eintraf. Während mein deutscher Kollege unzählige Kurznachrichten tippte, saß ich, gelangweilt, in der Küche und starrte auf Bruno Eicher, der kopfschüttelnd am Fenster stand. Als sich der ermittelte Beamte zu uns gesellte, wurde die Stimmung auch nicht besser. Und jetzt der Reihe nach. Was haben Sie hier verloren, Maloney? Ich wurde von meinem Kollegen gerufen. Sie haben einen Kollegen? Ja. Vielleicht sogar einen Freund, das ist ja ganz was Neues. Mein Name ist Achim Bleisink und ich bin Privatdetektiv. Zu Ihnen komme ich gleich, Herr Bleifink. Bleisink. Egal, zu Ihnen, Maloney. Sie wurden gerufen. Menschen in Not vertrauen mir mehr als der Polizei. Ich bin in der Garage von Herrn Eicher niedergeschlagen worden. Von Herrn Eicher? Ich saß im Auto und habe geschlafen. Tatsächlich? Was haben Sie in der Garage von Herrn Eicher gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Der Schlag auf den Kopf hat die Erinnerung gelöscht. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Wie bitte? Amnesie ist kein Verhaftungsgrund. Frau Eicher ist in der Nacht erstochen worden. Sie geben zu, sich in der Garage des Hauses aufgehalten zu haben. Ich war nicht allein. Das stimmt. Aber ich habe ihn nicht bemerkt. Sie waren auch in der Garage. In meinem Auto. Ich habe geschlafen. Sie schlafen nachts im Auto? Ah! Hatten Sie Streit mit Ihrer Frau? Meine Frau und ich gehen uns schon seit längerem aus dem Weg. Das hört sich nach einem guten Mordmotiv an. Oh, Moment. Ich bin Anwalt. Ich bin doch nicht blöd. Wenn meine Frau in unserem Haus ermordet wird, dann bin ich der Tatverdächtige Nummer 1. Genau. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Eben genau deswegen komme ich als Täter nicht in Frage. Ein intelligenter Mann ermordet seine Frau nicht im eigenen Haus. Vielleicht hat sie die Tasche entdeckt. Was für eine Tasche? Das war nur so ein Flash. Eigentlich erinnere ich mich nicht. In der Untersuchungshaft haben Sie genügend Zeit, sich an alles zu erinnern. Das geht nicht. Ich kann mir keinen guten Anwalt leisten. Ich kann Ihnen jemand vermitteln. Noch so ein schmieriger Geselle. Ach, Sie mögen mich nicht. Aber haben Sie deshalb meine Frau ermordet? Langsam, langsam. Ich war in der Garage. Ich wurde niedergeschlagen. Das ist alles. Hier im Haus werden Sie meine DNA nicht finden. Die sind beide verhaftet auf der Stelle. Moment. Und was ist mit ihm? Er könnte es genauso gewesen sein. Könnte er nicht. Ich habe ihn heute Morgen angerufen. Da war Ihre Frau vermutlich schon tot. Interessant. Woher wissen Sie das? Ha, genau. Er verschweigt etwas. Er ist der Mörder. Ich bin unschuldig. Ich schlief im Auto und ich habe meine Frau tot aufgefunden. Sie werden trotzdem mitkommen. Bei Tötungsdelikten ist der Ehegatte oder Freund zu 80% der Täter. Die restlichen 20% sind kompliziert. Ich bin kein Mörder. Maloney, Sie müssen mir helfen. Finden Sie den Mörder meiner Frau? Maloney findet keine Mörder, er findet nur ab und zu eine Leiche. Diese wurde in 80% der Fälle ermordet. Die restlichen 20% interessieren mich nicht. Meine Frau hatte einen Liebhaber. Fragen Sie Frau Lichti, sie ist die beste Freundin meiner Frau. Wahrste Freundin ist sie noch immer. Notieren Sie sich die Adresse. Er diktierte und ich tippte in mein Handy. Mein deutscher Kollege beschwerte sich darüber, dass ich dem schmierigen Anwalt hilfreich zur Seite stand und ihn hilflos der Behördenwillkür auslieferte. Eine Stunde später hatte ich mich einigermaßen erholt. Zwei Stunden später überbrachte ich der besten Freundin von Frau Eicher die traurige Nachricht. Ermordet? Das ist unfassbar. Wir wollten doch morgen zusammen ins Spa gehen. Ihr Mann wurde verhaftet. Wie war das Verhältnis der beiden? Sie haben kaum noch miteinander geredet. Margret ging ihre eigenen Wege. Und sie hatte einen Liebhaber. Erst seit kurzem. Davor hatte sie Liebschaften, jede Menge. Ihr Mann war das egal? Sie hat kein Geheimnis daraus gemacht. Wie lange haben Sie sich gekannt? Erst seit einem Jahr. Wir haben uns in einem Fitnesscenter kennengelernt. Vielleicht sollte ich auch mal wieder etwas für meine Fitness tun. Senioren kriegen einen Rabatt. Aber nicht bei mir. So genau wollte ich es nicht wissen. Das hat Margret jeweils gesagt, wenn ein älterer Typ sie anmachte. Bei Jüngeren war sie weniger abweisend. Die meisten gingen ihr auf den Wecker, weil sie hohl in der Birne waren. Aber das änderte sich, als David auftauchte. Ah, Sie kennen den Liebhaber von Frau Eicher. Sie hat ihn mir vorgestellt. Cooler Typ. Allerdings halte ich ihn für berechnend. Er wollte Frau Eicher ausnehmen. Sie hat ihn mit Geschenken und Geld überhäuft. Es war schon beinahe peinlich. Wissen Sie, wo der Reichbeschenkte wohnt? David Kistling lebt in einer WG. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Margret etwas angetan hat. Ich schrieb mir die Adresse der WG auf und traf wenig später im Treppenhaus an der besagten Adresse auf eine junge Frau. Sie musterte mich misstrauisch, als ich nach David fragte. Schuldet David Ihnen Geld? Wie kommen Sie darauf? Schuldet so ziemlich jedem Geld. Ja, das ist heutzutage ganz groß angesagt. Die Lösung der Schuldenkrise sind noch mehr Schulden. Bis alle so verschuldet sind, dass es keine Rolle mehr spielt, wer wem was schuldet. Ich finde, man müsste alle Banken schließen und noch einmal von vorne anfangen. Das ist eine gute Idee. Fangen wir doch einmal von vorne an. Ich möchte gern mit David Kistling sprechen. Er ist nicht da. Sie können mich trotzdem in die gute Stube lassen. Kann ich nicht. Ich habe den Schlüssel vergessen. Ich warte auf Sophie. Sie wohnen zu dritt? Zu viert. Sophie ist Mutter. Aber das geht Sie alles nichts an. Wo finde ich David Kistling um diese Tageszeit? Irgendwo, wo gezockt wird. Er ist ein Spieler. Er schreibt eine Arbeit über Glücksspiele. Dann verbringt er seine Freizeit in Spielcasinos. Wo soll er sonst recherchieren? Und welches Casino ist heute an der Reihe? Versuchen Sie es unten am See. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie ihn nicht verprügeln. Sehe ich aus wie jemand, der junge Männer verprügelt? Hier kommt fast jede Woche jemand vorbei, der etwas von David will. Einige sehen aus, als hätten sie gerade eine Strafe abgesessen. So weit bin ich noch nicht. Ich bin lebenslänglich dazu verdammt, hinter anderen Leuten herzujagen. Sagen Sie ihm, dass ich mit ihm reden muss. Nur, wenn Sie mir Ihren Namen verraten. Chantal, das genügt. Damit war unser erbaulicher Dialog beendet. Sie zückte demonstrativ ihr Handy und gönnte mir keinen Blick mehr. Ich fuhr runter zum See und betrat das Casino. Es war nicht viel los und es war nicht schwierig, David Kistling zu lokalisieren. Er saß alleine an einem Tisch und tippte auf einem winzigen Notebook. Ich spiele nicht, ich suche auch keine Gesellschaft. Dann sind wir schon zu zweit. Ich meine es ernst. Genauso wie ich. Haben Sie die traurige Nachricht noch nicht erhalten? Ja, wovon reden Sie? Ihre Geliebte wurde ermordet. Chantal ist tot? Oder meinen Sie Laura? Oder Margaret? Sie haben mehrere Geliebte. Geht Sie nichts an? Dann verrate ich Ihnen auch nicht, welche Frau ermordet wurde. Also gut, wer? Margaret Eicher. Das ist schlecht. Das ist alles, was Ihnen dazu einfällt. Ich bin nicht so der emotionale Typ. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja, Margaret war okay, also für ihr Alter. Sie war großzügig, das kann man von den anderen nicht behaupten. Die wollten ständig Geschenke. Margaret hat sie beschenkt. Ja, keine Geschenke, Cash. Das ist wirklich schlecht, ich habe kaum noch Reserven. Da geht es uns gleich. Ah, jetzt muss ich mir einen Job suchen, das ist mühsam. Sie haben tatsächlich die emotionale Größe eines Eichhörnchens. Es geht mir schon an die Nieren. Aber Margaret war schon 40. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn eine mit 20 stirbt. Sie ist auch nicht einfach so gestorben. Sie wurde erstochen. Von ihrem Mann. Wie kommen Sie darauf? Ja, der hat zuletzt Stunk gemacht. Sagte ihr, dass ich kein Umgang für sie sei und solch einen Scheiß. Also ein unsympathischer Typ. Er wusste, dass sie der Geliebte seiner Frau war. Na, sie wollte mich ihm unbedingt vorstellen. Ich fand das eine abseitige Idee, aber sie sagte, dass es ihm egal ist. War es ihm aber nicht. Er hat mir sogar Geld geboten, wenn ich mich aus dem Staub machen würde. Haben Sie das Angebot angenommen? Margaret hat mehr geboten. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich würde gar nichts empfinden. Tief in Ihrem Innersten sind Sie zu Tränen gerührt. Ah, sie wollte mir morgen einen Tausender geben. Verdammter Mist. Er klappte den Computer zu, stand auf und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen, weg. Eine junge Dame brachte mir ein Glas mit perlendem Inhalt. Ich lächelte und fragte nach einem Whisky. Sie lächelte ebenfalls und schon bald lächelten wir um die Wette. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem Brummschädel und einer verblassten Erinnerung an eine Frau, die gut roch und mir in einer fremden Sprache Nettigkeiten ins Ohr flüsterte. Nach 2 Tassen Kaffee kam ich wieder im Hier und Jetzt an und nach der 3. Tasse fuhr ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Ihr Kollege hat die ganze Nacht Radau gemacht. Jetzt schläft er und wir kriegen ihn nicht wach für ein Verhör. Und was ist mit dem Anwalt? Herr Eicher wurde heute früh nach Hause entlassen, aber er muss sich täglich bei einem Polizeiposten melden und er darf das Land nicht verlassen. Dann steht er nicht mehr unter unmittelbarem Mordverdacht. Herr Eicher ist bezeugungsunfähig. Ah, das ist hochinteressant. Was aber hat das mit dem Mord an seiner Frau zu tun? Sie war schwanger. Erst seit ein paar Wochen. Wir haben auf Ihrem Handy und Ihrem Computer Hinweise auf mindestens 5 Männer gefunden, mit denen Sie in den vergangenen Wochen und Monaten intim war. Zuletzt gab es nur noch einen. Sie kennen den Liebhaber, der Frau Eicher schwängerte. David Kissling, Typ ewiger Student, der sich von einer gut situierten Frau aushalten lässt. Das wäre ein Motiv, Maloney. Wir werden das überprüfen. Wann? Nächste Woche? Nächsten Monat oder in einem Jahr? Unser Hauptfokus liegt auf dem Ehemann. Unser neuer Experte für Tatortanalyse hat auf dem Computer einen Tatablauf simuliert. Der Computer geht davon aus, dass der Täter sich im Haus auskannte. Das dürfte auch auf die diversen Liebhaber und andere Personen zutreffen. Glauben Sie dem Mann die Geschichte mit dem Auto? Ich habe noch nie gehört, dass jemand die ganze Nacht in seiner Garage im Auto schläft. Wahrscheinlich hat er ihren Kollegen niedergeschlagen. Danach ging er ins Haus und tötete seine Frau, ehe er sich wieder in den Wagen setzte. So kann sich das abgespielt haben. Was meinen Sie, Maloney? Ich nickte nur und ging. Die beste Freundin der getöteten Frau Eicher schaute mich an, als hätte ich ihr einen Heiratsantrag gemacht, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass Frau Eicher schwanger gewesen war. Sind Sie absolut sicher? Die Mediziner irren sich selten, wenn sie Zeit genug haben, sich eine Leiche genau anzuschauen. Aber sie hätte mir das gesagt. Sie wollte früher immer ein Kind, aber das ging nicht mit ihrem Mann. Wenn sie davon gewusst hat, dann hätte sie mir es erzählt. Vielleicht wollte sie es niemand erzählen. Ist das Kind von David? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Der Typ taugt nichts als Vater. Wenn sie das Kind behalten wollte, könnte er in Panik geraten sein. Das ist möglich. Warum hat sie mir nichts davon erzählt? Ich bin, war, ihre beste Freundin. Das kränkt mich jetzt gewaltig. Wenn ich nur noch einmal mit ihr reden könnte. Am Abend stand ich vor dem Haus, in dem David Kissling in einer WG wohnte. Kurz vor 7 verließ eine Frau mit einem Kind das Haus. Kurz nach 7 betrat Kissling das Haus. Kurz vor 7:30 klingelte ich. Als ich in der Küche saß, zeigte Kissling auf seine Mitbewohnerin, die mir, leichenblass, die Beine hochgezogen, gegenüber saß. Du musst ihm sagen, was du mir gesagt hast, Chantal. Ich kann nicht. Ich bin total fertig. Sie waren bei Margret Eicher. Sie hat eine SMS auf meinem Handy gelesen. Das Handy lag auf dem Küchentisch. Plötzlich hat es gebrummt. Ich habe nur kurz draufgeschaut und traute meinen Augen nicht. Ich bin schwanger. Ruf mich bitte sofort an, wenn du Zeit hast, Margret. Du hättest mich anrufen sollen. Du hast gesagt, dass es nichts Ernsthaftes ist. Dass du nur wegen dem Geld mit ihr zusammen bist. Du hast mich angelogen. Sie hat mich reingelegt. Sie beide sind ebenfalls ein Paar. Na, nicht wirklich. Was denn? Wenn ihm danach ist, schläft er mit mir. Klar sind wir ein Paar. Na, ich sehe das nicht so von der romantischen Seite. Wenn wir zusammen sind, ist es okay, aber ich brauche das nicht jeden Tag. So ist er immer. Er spielt mit den Gefühlen der Frauen. Ja, ich komme nicht klar mit euren Gefühlen. Das geht ständig rauf und runter. Könnt ihr nicht mal einen ganzen Tag einfach nur normal sein? Sie wollten mit Frau Eicher reden. Ich weiß nicht, was ich wollte. Ich ging einfach los und plötzlich stand ich vor dem Haus. Ich klingelte, aber es öffnete niemand. Ich war wütend. Ich drückte die Türklinke und schon war ich drin. Aber dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Es war so ruhig, viel zu ruhig. Und dann plötzlich spürte ich meine Blase, ich suchte das Bad und dann sah ich sie. Sie lag da und überall war Blut, es war grauenhaft. Um welche Zeit war das? Kurz nach 8. Hm. Ihr Mann hat sie getötet. Es hat ihm nicht gepasst, dass sie ein Kind von einem anderen erwartet. Ich hätte die Polizei rufen sollen, aber das ging nicht. Ich wollte nur noch weg und habe mich zugedröhnt. Sie zog ihre Beine noch etwas näher an den Körper. Kissling machte einen hilflosen Versuch, sie zu streicheln. Als ich auf dem Weg ins Polizeipräsidium war, erhielt ich einen Anruf meines deutschen Kollegen. Er war aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wir trafen uns in einem Park. Das ist großartig. Dann habe ich nichts mehr zu befürchten. Ist der Anwalt schon verhaftet worden? Wenn niemand mehr im Haus ist, könnten wir gemeinsam nach der Tasche suchen. Ich glaube nicht, dass diese Tasche tatsächlich existiert. Die Tasche existiert? Aber es ist nichts drin. Doch, doch. Ein paar Comics. Keine 2 Millionen Euro. Ich mache einen Fortbildungskurs. Ah. Dazu gehört es, dass ich im Ausland ermittle. Jemand hat tatsächlich eine Tasche hier in der Stadt versteckt oder an einen Mittelsmann übergeben. Ich habe 2 Wochen Zeit, diese Tasche zu finden. Sie sollen es beim Berufsberater versuchen. Die Tasche wurde an einen Anwalt übergeben, nicht an einen Berufsberater. Das war nur so eine Idee. Als Privatdetektiv werden Sie nie auf einen grünen Zweig kommen. Eines Tages werde ich so berühmt sein wie Sie, Maloney. Darauf arbeite ich hin. Nur zu. Bis es soweit ist, überlassen Sie mir das Feld und die Damen. Was für ein Feld? Das sagt man so. Tatsächlich? Ja. Die Leute sagen hier seltsame Dinge. Das ist fast wie eine Geheimsprache. Ich muss nochmals mit Eicher sprechen, bevor er aus dem Verkehr gezogen wird. Der Typ hat mich tatsächlich niedergeschlagen. Das ist mir noch nie passiert. Aber das gehört zum Berufsrisiko. So ist es doch, oder? Es gehört auch zum Berufsrisiko, mit Leuten wie Ihnen zusammenzuarbeiten. Gibt es in der Schweiz Leute, die Eichenberger heißen? Klar gibt es die. Dann habe ich das verwechselt. Kennen Sie einen Anwalt, der Eichenberger heißt? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie könnten mich unterstützen. Mir fehlt die Zeit und auch der Wille. Dann geben Sie mir wenigstens einen 100er. Er jammerte über seinen knurrenden Magen, bis ich Erbarmen hatte. Bei der Polizei feierte man den Computer, der den Tatablauf richtig berechnet hatte. Es vergingen Wochen und Monate, ohne dass ich etwas von meinem deutschen Kollegen hörte. Und das war auch gut so. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die verschwundene Tasche.